Don Juan von Jean-Baptiste Molière in der Funkbearbeitung von Gerd Westphal. Was Aristoteles und die ganze Philosophie auch sagen mögen, es kommt doch nichts dem Tabak gleich. Gewiss, mein lieber Sganarell, aber... Er ist die Passion der feinen Leute. Um auf unser Gespräch zurückzukommen. Und wer ohne Tabak lebt, ist nicht wert zu leben. Bitte, sag mir, Sganarell. Also, um auf unser Gespräch zurückzukommen, mein lieber Guzman. Deine Herrin, Doña Elvira, hat sich durch unsere Abreise überrascht hinter uns her auf den Weg gemacht. Ihr Herz. Ihr Herz, sagst du, das mein Herr so völlig zu gewinnen wusste, muss brechen. Wenn sie ihn hier nicht wiederfindet. Soll ich dir nun ganz unter uns meine Meinung sagen? Ich fürchte, sie wird für ihre Liebe schlecht belohnt. Deine Gründe. Ihre Reise hierher wird wenig nützen. Bitte sag mir, Sganarell. Und es wäre besser für euch, hier nicht zu verweilen. Unglücksprophet! Hat dir dein Herr sein Herz entdeckt? Hat er dir gestanden, dass er gegen uns gleichgültig geworden? Das nicht. Und deshalb abgereist sei? Das nicht, aber mit der Zeit habe ich einen gewissen Blick für den Ablauf der Dinge gewonnen. Wie? Und ohne dass er mir etwas gesagt hätte, könnte ich glatt wetten, dass die Geschichte sich so entwickeln wird. Eure unvermutete Abreise. Vielleicht täusche ich mich auch. Wäre ich ein Beweis für die Untreue Don Juans? Aber die Erfahrung in diesen Dingen... Don Juan könnte die reine Liebe Elvira so kränken. Nein, er ist nur sehr jung und hat nicht den Mut. Die heiligen Bande der Ehe verpflichten ihn doch. Oh. Mein guter Guzman, mein lieber Freund, glaub mir, du weißt doch gar nicht, was für ein Mensch dieser Don Juan ist. Ich weiß in der Tat nicht, was für ein Mensch er sein sollte, wenn er nach so viel Liebe und Ungeduld, so viel aufdringlichen Huldigungen, Geständnissen, Seufzern und Tränen, so viel leidenschaftlichen Briefen, flammenden Protesten und wiederholten Schwüren, so viel Begeisterung und glühendem Verlangen, das ihn schließlich dazu hinriss, gewaltsam in die heilige Abgeschlossenheit des Klosters einzudringen, um sich Doña Elviras zu bemächtigen. Ich verstehe nicht, sage ich, wie er nach all dem das Herz haben kann, sein Wort zu brechen. Mir fällt es gar nicht schwer, das zu verstehen. Wenn du diesen unruhigen Geist kenntest, ich will nicht sagen, dass sein Gefühl für Doña Elvira ein anderes geworden ist, darüber weiß ich noch nichts Genaues. Ich musste auf seinen Befehl noch vor ihm abreisen und seit er hier ist, hat er noch nicht mit mir gesprochen. Aber ganz im Vertrauen will ich dir mitteilen, dass du in Don Juan, meinem Herrn, den allergrößten Verbrecher sehen musst, den die Erde jemals getragen hat. Einen Rasenden, einen tollen Hund, einen Teufel, einen Ketzer, der an nichts glaubt, weder an den Himmel, noch an die Heiligen, noch an Gott, noch an Gespenster, der drauf loslebt wie ein wildes Tier, ein Schwein von Epikureer, der taub ist für alle christlichen Ermahnungen, die man an ihn richten könnte, und alles, woran wir glauben, für Hirngespinste erklärt. Du sagst, er habe deine Herrin geheiratet. Einen Heiratsvertrag abzuschließen macht ihm gar nichts aus. Er bedient sich gar keiner anderen Lockmittel, seine Schönen zu gewinnen. Damen, Fräulein, Bürgerin, Bäuerin, nichts ist ihm zu heiß oder zu kalt. Du staunst. Du entfärbst dich bei diesen Enthüllungen. Ich biete dir aber nur ein ganz flüchtig hingeworfenes Konterfei. Um es zu vollenden, müsste man den Pinsel viel kräftiger führen. Möge der Zorn des Himmels ihn eines Tages treffen. Ich wollte lieber dem Teufel dienen als ihm. Ein schlechter Mensch als großer Herr ist etwas Furchtbares. Ich muss ihm treu sein, so sehr ich ihn hasse. Die Angst zwingt mich, ihm zu dienen, vergewaltigt mein Gefühl und lässt mich wider Willen gutheißen, was ich aus tiefster Seele verabscheue. Lieber Scannarell. Da kommt er von seinem Rundgang durch das Schloss, trennen wir uns. Nur noch eins. Ich habe dir ein sehr freimütiges Geständnis abgelegt. Es kam mir ein bisschen zu geschwind über die Lippen. Sollte aber etwas davon ihm zu Ohren kommen, dann erkläre ich ganz laut, dass du gelogen hast. Ich verzweifle. Ein Mann von seinem Ansehen. Sein Ansehen. Dadurch sollte er sich behindern lassen. Mit wem sprachst du da? Das sah mir ganz so aus, als wäre es der brave Gussmann von Doña Elvira. In eigener Person. Seit wann ist er in der Stadt? Seit gestern Abend. Und was für den her? Ich meine, Sie wissen sehr wohl... Sicherlich unsere Abreise? Der gute Mann war ganz verdattert und fragte nach dem Grunde. Und was hast du ihm geantwortet? Dass Sie mir nichts gesagt haben. Was aber denkst du darüber? Ich? Ich meine, nichts für ungut, dass Sie eine neue Liebelei im Kopf haben. Meinst du? Ja. Wahrhaftig, du irrst dich nicht. Ich muss dir gestehen, dass eine andere schöne Elvira aus meinem Herzen verdrängt hat. Ach Gott, ja. Kenn ich doch meinen Don Juan wie meine Tasche. Ich weiß doch, dass ihr Herz ewig unterwegs ist. Es wandert von Ort zu Ort und mag sich nirgends lange aufhalten. Und meinst du nicht, dass ich recht daran tue? Ach, Herr. Nun, rede. Gewiss haben Sie recht, wenn Sie es wollen. Man kann Ihnen nicht zuwider sein. Aber wenn Sie es nicht wollten, könnte man es auch ganz anders sehen. Ich gestatte dir, frei von der Leber wegzureden. Sag mir, was du denkst. In diesem Falle, Herr, sage ich Ihnen offen, dass ich Ihre Methode nicht billige und dass ich es schändlich finde, nach allen Seiten hin zu lieben, wie Sie es tun. Wie? Du willst, man soll sich für immer an die erste Person binden, die einen reizt? Man soll ihretwegen der Welt entsagen und für niemand mehr Augen haben? Herrlich! Sich durch einen falschen Ehrbegriff zur Treue zwingen lassen, sich für immer in ein Gefühl vergraben und von Jugend auf tot sein für alle anderen Schönheiten, die einem vor Augen kommen können? Nein, nein, Beständigkeit taugt nur für Narren. Alle schönen Weiber haben ein Recht darauf, uns zu begeistern. Und der Vorteil der einen, die uns zuerst in den Weg lief, soll die anderen nicht der gerechten Ansprüche berauben, die sie allesamt auf unser Herz erheben dürfen. Mich bezaubert die Schönheit überall, wo ich sie finde. Und ich gebe der süßen Gewalt, mit der sie uns fesselt, gerne nach. Ich mag noch so verliebt sein, die Liebe zu der einen kann mich nie veranlassen, ungerecht gegen die anderen zu sein. Ich kann mein Herz nicht verschließen gegen alles, was mir liebenswert erscheint. Und wenn ein hübsches Gesicht mein Herz verlangt, so gäbe ich, auch wenn ich 10.000 Herzen hätte, sie ihm alle. So eine erwachende Neigung hat neben allem anderen noch einen ganz unaussprechlichen Reiz. Es ist ein ganz einziger Genuss, durch 1.000 Huldigungen das Herz einer jungen Schönen zu gewinnen, Tag für Tag die kleinen Fortschritte zu beobachten, die man macht, mit Schwüren, Tränen und Seufzern die unschuldige Schamhaftigkeit einer Seele zu bestürmen, der es so schwer fällt, die Waffen zu strecken, Schritt für Schritt all die kleinen Hindernisse zu überwinden, die sie uns entgegenstellt, die Bedenken zu zerstreuen, die sie als ihre Ehre ansieht und sie ganz sachte dorthin zu führen, wo wir sie haben wollen. Aber hat man einmal gesiegt, dann hat man auch nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu wünschen. Alles Schöne der Leidenschaft ist dahin und wir schlafen über dem Frieden einer solchen Liebe ein, wenn nicht ein neuer Gegenstand unser Verlangen weckt und unserem Herzen die lockenden Reize einer neu zu machenden Eroberung zeigt. Schließlich ist nichts so süß wie der Triumph über den Widerstand einer schönen Frau. Und ich habe hier bei den Ehrgeiz der großen Eroberer, die von einem Siege zum anderen stürmen und sich nicht entschließen können, ihre Wünsche einzuschränken. Es gibt nichts, was die Gewalt meines Begehrens hemmen könnte. Ich fühle in mir die Kraft, die ganze Welt zu lieben. Und wie Alexander wünschte ich, es gäbe noch eine andere Welt, auf die ich meine Liebeseroberungen ausdehnen könnte. Gott steh mir bei, welch ein Vortrag. Was kannst du darauf sagen? Ach Gott, ich hätte zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie verstehen die Dinge so zu drehen, dass es scheint, als hätten sie recht. Und doch ist das nicht der Fall. Ich hatte die allerschönsten Gedanken, aber Ihre Rede hat mir alles durcheinander geworfen. Lassen Sie mir Zeit. Ein andermal will ich meine Einwände schriftlich niederlegen, um mit Ihnen streiten zu können. Sehr vernünftig. Aber, Herr, ich berufe mich auf Ihre Erlaubnis, frei reden zu dürfen, dass Sie sich zum Beispiel jeden Monat neu vermählen. Gibt es etwas Angenehmeres? Sicher nicht. Aber so mit einem heiligen Sakrament seinen Spott treiben, heißt doch... Geh nur, geh. Das ist eine Angelegenheit, die nur mich und den Herrgott angeht. Und wir werden sie schon erledigen, ohne dass du dir deswegen Sorge zu machen brauchst. Herr, das ist ein schlechter Spaß, mit dem Himmel Spott zu treiben. Und die Freigeister enden niemals gut. Oho, Meister Dummkopf. Sie wissen, dass ich Ihnen gesagt habe, ich mag die Leute nicht, die mir widersprechen. Ich rede auch gar nicht von Ihnen. Da sei Gott vor, Sie wissen, was Sie tun. Und wenn Sie an nichts glauben, so haben Sie Ihre guten Gründe. Aber es gibt allerhand kleine Frechlinge, die Freigeister sein wollen, ohne zu wissen, warum. Und hätte ich solch einen zum Herrn, so sagte ich ihm ganz offen ins Gesicht. Woher nehmen Sie den Mut, so den Himmel zu lästern? Ziemt es Ihnen, dem kleinen Erdenwurm, dem winzigen Zwerg, der Sie sind, ich rede zu dem Herrn, den ich mir denke, zu lästern, was alle Menschen verehren? So hören Sie von mir, Ihrem Diener, ich rede zu dem anderen, dass der Himmel früher oder später die Gottlosen straft, dass ein schlechtes Leben auch zu einem schlechten Tode... Schluss! Um was handelt es sich denn? Es handelt sich darum, dass eine Schöne mich bezaubert hat und dass ich hingerissen von ihren Reizen sie bis an diesen Ort verfolgt habe. Und fürchten Sie nichts, Herr, von dem Tode des Komtours, den Sie vor einem halben Jahr hier erstochen haben? Was soll ich da fürchten? Habe ich ihn nicht gut getroffen? Nur zu gut. Er kann sich nicht beschweren. Habe ich mich nicht mit Glanz aus dieser Affäre gezogen? Sicherlich. Aber dieser Glanz löscht vielleicht den Rachedurst der Verwandten nicht. Ach was, denkt mir nicht an das Böse, das uns widerfahren könnte, sondern nur an das, was uns Vergnügen macht. Die Schöne, von der ich sprach, ist eine junge Braut, das niedlichste Geschöpf auf der Welt. Ihr Verlobter selbst hat sie hierher gebracht und der Zufall wollte es, dass ich dem Pärchen 3 oder 4 Tage vor ihrer Abreise begegnete. Noch nie habe ich 2 Menschen gesehen, die so ganz voneinander erfüllt waren. Ihre offenkundigen Zärtlichkeiten brachten mein Blut in Wallung. Ich war aufs Tiefste getroffen und meine Liebe begann gleich mit Eifersucht. Ja, es war mir unerträglich, sie so glücklich miteinander zu sehen. Der Ärger darüber schürte mein Verlangen und ich malte mir aus, welch ein Genuss es sein müsse, ihre Sinne zu verwirren und dies Verhältnis zu lösen, das mein empfindsames Herz so schwer kränkte. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Der glückselige Bräutigam will heute mit seiner Geliebten eine Lustfahrt auf dem Meere machen. Ich habe eine kleine Barke und Leute, mit deren Hilfe ich die Schöne leicht zu entführen hoffe. Ach, Herr! Nun? Sie haben sehr gut getan. Ihr Unternehmen ist vollauf berechtigt, man kann es nur billigen. So mach dich fertig, mich zu begleiten und nimm auch all deine Waffen mit, für den Fall, dass... Ach, Elvira, welche peinliche Begegnung, Verräter! Du hast mir nicht gesagt, dass sie selbst hier ist? Sie haben mich nicht danach gefragt, Herr. Wollen Sie mir die Gnade erweisen, Don Juan, und mich erkennen? Kann ich wenigstens hoffen, dass Sie mir Ihr Gesicht zuwenden? Madonna, ich gestehe, dass ich aufs Höchste überrascht bin. Ich hätte Sie hier nicht erwartet. Das sehe ich wohl, dass Sie mich nicht erwartet haben. Und Sie sind in der Tat überrascht, aber ganz anders, als ich gehofft hatte. Die Art, wie Sie das zeigen, belehrt mich nur zu deutlich über das, was ich bisher nicht glauben wollte. Ich staune über meine Einfalt, über mein schwaches Herz, dass ich an einem Verrat zweifeln konnte, den mir nun der Augenschein 1000-fach bestätigt. Ich war, muss ich gestehen, töricht genug, mich selbst zu betrügen und meine Augen und mein Urteil Lügen zu strafen. Ich dachte mir 100 wichtige Ursachen für Ihre überstürzte Abreise aus, um Sie von dem Verbrechen, dessen meine Vernunft Sie beschuldigte, freizusprechen. Ich hieß die Stimme in mir schweigen, die Sie einen Verbrecher nannte. Nun aber lässt diese Begegnung mich nicht mehr zweifeln. Und der Blick, mit dem ich hier empfangen werde, enthüllt mir 1000 Dinge, von denen ich nichts wissen möchte. Lieber würde ich schon aus Ihrem Munde die Gründe Ihrer Abreise vernehmen. Reden Sie, Don Juan, ich bitte Sie. Lassen Sie mich hören, wie Sie sich rechtfertigen wollen. Madonna, hier steht Scannarell. Der weiß, warum ich abgereist bin. Ich, Herr? Mit Verlaub... So reden Sie, Scannarell! Es ist gleich, aus wessen Munde ich die Erklärung vernehme. Herr, was soll ich... Kommen Sie näher, wenn Ihr Herr das wünscht, und nennen Sie den Anlass seiner plötzlichen Abreise. Willst du nicht antworten? Ich habe nichts zu antworten. Nun? Madonna... Nun? Madonna, die großen Eroberer, Alexander und die anderen Welten sind die Ursache unserer Abreise. Das ist alles, was ich sagen kann. Wollen Sie mir diese schönen Rätsel deuten, Don Juan? Madonna, um Ihnen die Wahrheit zu sagen... Ach, wie schlecht Sie sich für einen Kavalier zu verteidigen wissen, der an dergleichen doch gewöhnt sein müsste. Ihre Verwirrung tut mir geradezu leid. Warum wappnen Sie sich nicht mit stolzer Frechheit und schwören mir, Sie fühlten für mich noch genauso wie bisher? Sie liebten mich nach wie vor mit einer Glut, die ihresgleichen nicht kennt. Und nichts könnte Sie von mir losreißen als der Tod. Warum sagen Sie mir nicht, dringende Geschäfte hätten Sie gezwungen, fortzugehen, ohne mich zu verständigen? Sie müssten sich sehr gegen Ihren Willen längere Zeit hier aufhalten. Ich solle ruhig zurückgehen, woher ich gekommen, im festen Glauben, dass Sie mir folgen, sobald es Ihnen möglich sei. Dass Sie vor Sehnsucht vergehen, mich wiederzusehen. Und dass Sie fern von mir alles leiden, was ein Körper leidet, der von seiner Seele getrennt ist. So hätten Sie sich verteidigen müssen und nicht bestürzt sein, wie Sie es sind. Ich versichere Sie, Madonna, dass ich kein Talent zum Heucheln besitze. Ich habe ein aufrichtiges Herz. Nie werde ich Ihnen sagen, dass ich stets das Gleiche für Sie empfinde und dass ich darauf brenne, Sie wiederzusehen. Denn es ist in der Tat so, dass ich vor Ihnen geflohen bin, freilich nicht aus den Gründen, die Sie sich anscheinend einbilden, sondern aus reinem Gewissenszwang, weil ich nicht glaube, weiter mit Ihnen leben zu können, ohne mich schwer zu versündigen. Es kamen mir ernsthafte Bedenken, Madonna, und die Augen gingen mir auf für das, was ich verbrochen. Ich überlegte, dass ich, um Sie zu heiraten, Sie aus dem Kloster entführt hatte, dass Sie die Gelübde gebrochen hatten, durch die Sie schon gebunden waren. Und dass der Himmel solche Taten nicht ungestraft lässt. Reue ergriff mich. Ich fürchtete den Zorn des Höchsten. Mir wurde klar, dass unsere Ehe nichts anderes war als verkappte Buhlschaft. Dass sie uns die Gnade Gottes entziehen werde und dass es daher meine Pflicht sei, sie zu vergessen und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu ihrer früheren Bindung zurückzukehren. Wollen Sie sich nun so frommen Erwägungen widersetzen? Soll ich, indem ich sie bei mir behalte, das Strafgericht des Himmels auf mich lenken? Soll ich... Schändlicher! Nun erkenne ich dich ganz. Und zu meinem Unglück kommt mir diese Erkenntnis zu spät, sodass sie mich nur in Verzweiflung stürzen kann. Doch dein Verbrechen wird nicht ungestraft bleiben. Derselbe Himmel, mit dem du deinen Spott treibst, wird deine Schandtat rächen. Scannarell, hörst du, der Himmel? Ja, ja. Wir machen uns nichts daraus. Madonna! Genug! Ich will nichts mehr hören! Erwarte nicht, dass ich mich nur noch in Klagen und Schmähungen ergehen werde. Nein, nein, mein Zorn wird nicht in leeren Worten ausströmen. Ich will all seine Glut für die Rache aufsparen. Wenn der Himmel nichts hat, was dir Furcht einflößen könnte, so fürchte wenigstens den Zorn eines geschändeten Weibes. Wenn sein Gewissen doch erwachte. Herr, komm! Machen wir uns an die Ausführung unseres Liebesabenteuers. Folgt mir zum Strand. Ach, welch einem abscheulichen Herrn muss ich dienen. Es war ein Glück, Pierrot, dass du sofort zur Stelle warst. Wahrhaftigen Gottes, es hätte nur an einem Fädchen gehangen, wenn sie nicht beide hätten schwimmen können. War das der heftige Windstoß heute Morgen, der sie ins Meer geschleudert hat? Warte mal, Charlotte, ich will dir alles haarklein erzählen, denn ich habe sie sozusagen zuerst gesehen. Zuerst habe ich sie gesehen. Ich war ja am Strande. Ich und der dicke Lukas und wir spielten mit Erdklumpen, indem wir sie uns an den Kopf schmissen. Denn du weißt, der dicke Lukas macht gerne ein Späßchen und ich, wahrhaftigen Gott, mach's auch gern. Da sehe ich ganz fern, was im Wasser gluckern, als ob es um Hilfe riefe. Ich sah das ganz deutlich. Und dann sah ich auf einmal, dass ich nichts mehr sehe. Heda, Lukas, sage ich, meine, da kommen Leute geschwommen. Komm, helfen wir ihnen. Nein, sagt er, mögen die doch ersaufen. Naja, dann habe ich ihm ins Gewissen geredet, bis wir uns in ein Boot setzten, und dann habe ich sie aus dem Wasser gezogen, die zwei, und habe sie dann zu uns ans Feuer gebracht, und dann haben sie sich ganz nackt ausgezogen, um trocken zu werden. Und dann kam Maturine dahin, und der eine hat sie zärtlich angeguckt. So ist das gewesen, Charlotte. Und der eine, Piero? Ja, das war der Herr. Hatte lauter Gold an sein Gewand. Aber wäre Gott weiß ersoffen, wenn ich nicht dazugekommen wäre. Hab dich nicht so. Oh, wahrhaftigen Gott. Ohne den dicken Lukas und mich hätte er dran glauben müssen. Ist er noch ganz splitternackt, Piero? Nein. Der andere hat ihn vor meinen Augen wieder angezogen. Mein Gott. Mit was für Krimskrams behängen sich diese Herren von Hofe. Ich habe noch nie einen Menschen so aufgeputzt gesehen. Und alles Gold, von oben bis unten. Piero, den Mann möchte ich sehen. Hör mich erst an, Charlotte. Ich habe dir noch was anderes zu sagen. Dann sag's doch was, denn? Siehst du wohl, Charlotte, ich muss, wie man so sagt, mein Herz ausschütten. Ich hab dich lieb, das weißt du, und wir wollen heiraten. Aber Gott straf mich, ich bin mit dir nicht zufrieden. Was passt dir denn nicht? Du liebst mich nicht. Ach, weiter nichts? Nein, weiter nichts. Ist aber schon genug. Ach Gott, Piero, immer sagst du dasselbe. Ich sage immer dasselbe. Was immer dasselbe ist. Ja, was soll ich denn machen? Ich liebe dich so gut ich kann. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, musst du dir jemand anders zum Lieben suchen. So. Und da soll ich nicht recht haben. Verflucht nochmal, würdest du mir sowas sagen, wenn du mich lieb hättest? Nun gut, hab etwas Geduld und dräng mich so. Vielleicht kommt das alles mit einem Mal, wenn du gar nicht daran denkst. Also halte dich nur dazu, Charlotte. Gut. Versprich mir, dass du dich bemühen wirst. Ich will alles tun, was ich kann, aber es muss von selber kommen. Piero, sieh mal! Nein, dort! Ist das der Herr? Ja, das ist er. Ach, mein Gott, wie vornehm er aussieht. Welch ein Glück, dass er schwimmen konnte. Ich bin gleich wieder da. Ich will nur einen Schoppen trinken, nach all den Anstrengungen. Unser Streich ist missglückt, Scannarell. Diese unvermutete Bö hat mit unserem Boot auch alle meine Pläne umgeworfen. Aber um die Wahrheit zu sagen, die Dorfschöne, die ich eben verlassen habe, Mathurin, rief sie der Tölpel, macht alles wieder gut. Dies Herzchen darf mir nicht entwischen. Ich gestehe, Herr, Sie machen mich staunen. Kaum sind wir einer Todesgefahr entronnen und statt dem Himmel für seine Gnade zu danken, sind Sie schon dabei, seinen Zorn aufs Neue herauszufordern durch Ihre gewohnten Phantastereien und Ihr unersättliches Liebesverlangen. Oho, wo kommt dies andere Bauernmädel her, Scannarell? Hast du hier etwas Lieblicheres gesehen? Wie komme ich zu dieser erfreulichen Begegnung, meine Schöne? In dieser ländlichen Gegend, unter diesen Bäumen, diesen Felsen, findet man Wesen wie Sie? Der Herr sieht es, ja. Sind Sie aus diesem Dorf? Ja, Herr. Und wohnen hier? Ja, Herr. Und heißen? Charlotte zu dienen. Ah, welch hübsche Person, was für strahlende Augen. Sie machen mich vor Scham erröten, Herr. Warum sich schämen, wenn man Ihnen die Wahrheit sagt? Scannarell, was meinst du? Kann man etwas Liebreizenderes sehen? Drehen Sie sich um, wenn ich bitten darf. Ah, wie entzückend ist diese Gestalt. Seien Sie so gut, heben Sie ein wenig den Kopf. Ach, dieses süße Gesichtchen. Machen Sie die Augen ganz weit auf. Oh, sind die schön und diese verführerischen Lippen. Ich bin ganz hin. Ich habe noch nie eine so anmutige Person gesehen. Herr, es beliebt Ihnen so zu reden. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich nicht bloß über mich lustig machen. Ich mich lustig machen? Gott behüte, ich liebe Sie dazu viel zu sehr. Ich spreche so aus tiefster Seele. Ich bin Ihnen sehr verbunden, wenn das wahr ist. Es ist einzig Ihre Schönheit, der Sie Dank schulden. Na, für mich ist das alles viel zu schön gesagt, Herr. Scannarell? Sieh dir mal die Hände an. Pfui, Herr, Sie sind so schwarz wie ich weiß nicht was. Das sind die schönsten Hände der Welt. Bitte gestatten Sie mir, sie zu küssen. Das ist zu viel Ehre für mich, Herr. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich sie ordentlich mit Kleie gewaschen. Sagen Sie mir, schönste Charlotte, Sie sind doch gewiss noch nicht verheiratet. Nein, Herr, aber ich soll demnächst den Pierrot heiraten, den Sohn unserer Nachbarin. Wie, ein Mädchen wie Sie soll die Frau eines einfachen Bauern werden? Nein. Nein, das heißt so viel Schönheit entwürdigen. Sie sind nicht geschaffen, im Dorf zu leben. Sie verdienen unbedingt ein besseres Los. Und der Himmel, der das wohl weiß, hat mich eigens hierher gesandt, um diese Ehe zu verhindern und ihren Reizen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Schöne Charlotte, ich liebe Sie von ganzem Herzen und es hängt nur von Ihnen ab, ob ich Sie aus diesem elenden Ort entführe und Sie in eine Umgebung bringe, in der zu leben Sie verdienen. Diese Liebe ist sehr plötzlich gekommen, gewiss, aber Charlotte, das ist die Wirkung Ihrer außerordentlichen Schönheit. Man gewinnt Sie in einer Viertelstunde lieb, während man bei einer anderen ein halbes Jahr dazu braucht. Aber wahrhaftig, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn Sie so reden. Was Sie sagen, freut mich ja und ich möchte herzlich gern dran glauben. Aber man hat mir immer gesagt, man dürfe den vornehmen Herrn nicht glauben. Ihr seid alle Verführer, die nur darauf aus sind, uns Mädchen zu betrügen. Ja, da hat man Ihnen etwas sehr Kluges gesagt. Verstehen Sie mich, Herr, es macht keinen Spaß, sich betrügen zu lassen. Ich bin nur ein armes Bauernmädchen, aber ich habe auch Ehre im Leibe und ich sehe mich lieber tot als geschändet. Ja, könnte ich denn so schlecht sein, ein Mädchen wie Sie zu betrügen? So gemein, Sie der Ehre zu berauben? Nein, nein, ich habe da ein viel zu zartes Gewissen. Ich liebe Sie, Charlotte, von ganzem Herzen und in allen Ehren. Und um Ihnen zu zeigen, dass ich es redlich meine, erkläre ich Ihnen, ich habe keinen anderen Wunsch, als Sie zu heiraten. Oh. Verlangen Sie ein noch sichereres Zeugnis? Ich bin dazu bereit, sobald Sie es nur wünschen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Der Mann hier ist mein Zeuge. Ja. Fürchten Sie nichts, er heiratet Sie, sobald Sie es wünschen. Charlotte, ich sehe wohl, Sie kennen mich noch nicht. Genug? Sie tun mir bitter Unrecht, wenn Sie mich nach den anderen beurteilen. Wer so aussieht wie Sie, braucht nichts zu fürchten. Sie haben, glauben Sie mir, nicht das Aussehen einer Person, die man betrügt. Und was nun gar mich betrifft, so versichere ich Sie, ich würde mir tausendmal das Herz durchbohren, wenn auch nur der entfernteste Gedanke an Untreue in mir auftauchte. Mein Gott, ich weiß nicht, ob Sie die Wahrheit reden oder nicht, aber Sie geben sich so, dass man Ihnen glauben muss. Wollen Sie meine Frau werden? Ja, wenn meine Tante einverstanden ist. So schlagen Sie ein, Charlotte. Wenn es wirklich Ihr Wunsch ist. Aber ich bitte Sie, Herr, betrügen Sie mich nicht. Sie müssen doch ein Gewissen haben und Sie sehen, ich folge Ihnen aus gutem Glauben. Wie, Sie zweifeln noch immer? Soll ich einen feierlichen Eid schwören? So möge der Himmel... Nein, schwören Sie nicht, ich glaube Ihnen. So gib mir einen Kuss zur Bekräftigung deines Jahres. Oh, Herr, warten Sie, bis wir verheiratet sind. Ich bitte Sie, nachher will ich Sie küssen, so viel Sie wollen. Gut, holdeste Charlotte, ich will alles, was du willst. Gib mir nur deine Hand und gestatte mir... dass ich sie durch tausend Küsse das Entzücken fühlen lasse, das ich empfinde. Sachte, sachte, mein Herr, lassen Sie das, wenn ich bitten darf. Sie erhitzen sich zu sehr, Sie könnten das Fieber kriegen. Wer schickt mir diesen frechen Kerl auf den Hals? Sie sollen das lassen. Sie haben mit unseren Bräuten nicht schön zu tun. Lass ihn doch, Pierrot. Ich will das nicht. Scher dich weg! Hei zum Teufel, weil ein Herr ist, tätschel der unsere Weiber hier vor unserer Nase. Gehe und tätschel er mit seiner eigenen. Au! Er darf mich nicht schlagen. Hölle und Teufel, Potsdamer Wetter, verflucht. Das ist doch keine Art, ehrliche Leute zu schlagen. Und ein schlechter Dank dafür, dass ich ihn vor dem Ertrinken gerettet habe. Pierrot, ärgere dich nicht. Ich will mich ärgern und du bist ein Luder, wenn du dich von ihm tätscheln lässt. Oh, Pierrot, das ist nicht so, wie du denkst. Der Herr will mich heiraten. Was soll das heißen? Du bist mit mir verlobt. Das hat nichts zu sagen, Pierrot. Wenn du mich liebst, musst du dich doch freuen, dass ich eine vornehme Dame werde. Nein, zum Teufel, lieber sehe ich dich verrecken, als mit einem anderen verheiratet. Geh, Pierrot, mach dir das Herz nicht schwer. Wenn ich eine feine Dame bin, sollst du auch deinen Vorteil haben. Du kannst uns Käse und Butter bringen. Nichts bringe ich dir. Hast du auf sein Geschwätz zu hören? Teufel, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte mich gehütet, ihm aus dem Wasser zu ziehen. Ich hätte ihm vielmehr einen tüchtigen Hieb... Was sagt er da? Och, Herr, lassen Sie den elenden Kerl doch laufen. Man schämt sich ja, so einen zu schlagen. Hör mal, mein Junge, mach dich davon und sag kein Wort mehr. Doch. Ich erzähle alles Ihrer Tante. Charlotte, so soll ich nun der glücklichste aller Menschen werden? Gegen alle Schätze dieser Erde möchte ich dieses Glück nicht eintauschen. Welch eine Wonne, wenn du meine Frau bist und... Mein Herr! Was machen Sie hier mit Charlotte? Oh weh, die andere. Reden Sie ja auch von Liebe? Nein, im Gegenteil. Sie wollte durchaus meine Frau werden. Ich habe ihr geantwortet, dass ich an dich gebunden bin. Was will Mathurin von Ihnen? Sie ist eifersüchtig, weil ich mit ihr spreche. Sie will mich heiraten. Ich sage ihr aber, dass ich nur dich will. Hey da, Charlotte. Das ist nicht fein, in fremde Gehege einzubrechen. Es ist nicht anständig, Mathurin gleich eifersüchtig zu werden, wenn der Herr mit mir spricht. Mich hat der Herr zuerst gesehen. Aber mir hat er die Ehe versprochen. Faule Fische, mir. Da steht dir, um dir zu sagen, dass ich recht habe. Da steht er, um mich Lügen zu strafen, wenn ich die Unwahrheit gesagt habe. Ist es wahr, Herr, dass Sie ihr die Ehe versprochen haben? Du spottest wohl. Ist es wahr, Herr, dass Sie ihr das Wort gegeben haben, sie zu heiraten? Wie kannst du so etwas denken? Da sehen Sie, wie sie drauf pocht. Lass sie doch schwatzen. Sie sind Zeuge, dass sie es behauptet. Mag sie doch. Nein, nein, ich will die Wahrheit wissen. Die Sache muss geklärt werden. Ja, Mathurin, der Herr soll dir sagen, wie dumm du bist. Ja, Charlotte, der Herr soll dir den Kopf zurechtsetzen. Entscheiden Sie bitte den Streit, Herr. Erklären Sie sich laut, Herr. Du wirst es gleich sehen. Du selber wirst es sehen. Reden Sie. Sagen Sie es ihr. Was soll ich denn sagen? Ihr behauptet alle beide, ich hätte euch die Ehe versprochen. Weiß denn nicht eine jede von euch, wie es darum bestellt ist? Auch ohne weitere Erklärungen? Weshalb mich zwingen, alles noch einmal zu sagen? Diejenige, der ich es wirklich versprochen habe, kann sie nicht allein von sich aus die andere Lügen strafen? Handeln muss man nicht reden. Wenn ich heirate, wird sich's zeigen, welcher von beiden mein Herz gehört. Maturin, ich bitte dich an. Tatsachen entscheiden besser als Worte. Charlotte, ich bin ganz dein. Ich habe noch einige kleine Verfügungen zu treffen. In einer Viertelstunde bin ich wieder da. Ich bin es, der liebt, ganz gewiss. Und mich wird er heiraten. Ach, ihr armen Mädchen. Eure Unschuld dauert mich. Ich kann es nicht mit ansehen, wie ihr in euer Verderben rennt. Glaubt mir alle beide, lasst euch nicht betören durch alle diese Possen, die man euch vormacht, und bleibt hübsch in eurem Dorf. Mein Herr ist ein Schwindler. Er will euch nur verführen, wie er unzählige andere verführt hat. Der möchte alle Weiber auf Erden heiraten. Skalarell? Ja, ach, gnädiger Herr, nein, nein, das ist nicht wahr. Mein Herr denkt nicht daran, alle Weiber zu heiraten. Er ist kein Schwindler. Er will euch keineswegs betrügen. Er hat auch noch nie eine verführt. Da ist er wieder. Fragt ihn nur selbst. Natürlich. Warum bist du mir nicht gefolgt, Skalarell? Herr, da die Welt voller Verleumder ist, bin ich den Ereignissen zuvorgekommen und habe den Mädchen gesagt, wenn jemand übel von ihnen reden würde, sollten sie sich hüten, ihm zu glauben und ihm ohne weiteres ins Gesicht sagen, dass er ein Lügner sei. Skalarell? Ja, mein Herr ist ein Ehrenmann. Ich verbürge mich für ihn. Herr, Gefahr droht. Woher? 12 Berittene suchen sie. Sie können jeden Augenblick hier sein. Ich weiß nicht, wie sie auf ihre Spur gekommen sind, aber je schneller sie sich von hier entfernen, desto besser. Geht, meine guten Mädchen. Denkt an das Versprechen, das ich euch gegeben habe. Seid gewiss, dass ihr noch vor morgen Bescheid von mir erhaltet. Kommt bald, Herr. Ewig der Deine. Ach, lieber Herr. Ewig der Deine. 12 Berittene? Die Partie ist ungleich. Skalarell, zieh meine Kleider an und ich... Herr, Sie spotten. Ich soll riskieren, in Ihren Kleidern umgebracht zu werden und... Schnell! Glücklich der Diener, der den Ruhm hat, für seinen Herrn zu sterben. Ich danke für diesen Ruhm, oh gütiger Herrgott. Wenn's ans Sterben geht, dann erweise mir die Gnade, Herrgott, und lass mich nicht für einen anderen umgebracht werden. Meiner Treuherr, Sie werden mir recht geben müssen, wir sind beide prächtig verwandelt. Ihr erster Plan war keineswegs glücklich. Dieses Gewand verbirgt uns viel besser. Es ist wahr, du nimmst dich gut aus. Ich möchte wohl wissen, wo du diesen lächerlichen Aufputz ergattert hast. Das ist die Robe eines alten Arztes. Sie hat mich ein hübsches Stück Geld gekostet. Aber wissen Sie, Herr, dass sie mir schon Hochachtung verschafft hat? Dass ich von den Leuten, die mir begegnen, gegrüßt werde und dass man mich sogar schon um Rat fragt? Wie einen gelehrten Herrn? Wirklich? Warum auch nicht? Warum solltest du nicht dieselben Rechte haben wie jeder andere Arzt? Sie haben an der Genesung Ihrer Patienten nicht mehr Anteil als du. Wie, Herr? Sie glauben so wenig an die Medizin. Sie ist eine der größten Verirrungen der Menschheit. Sie sind ein eingefleischter Zweifler. Doch lassen wir die Medizin, an die Sie nicht glauben, und reden wir von anderen Dingen. Denn dieses Gewand gibt mir auch Verstand. Und ich bin in der Stimmung, mit Ihnen zu streiten. Sie wissen doch noch, dass Sie mir das Disputieren erlaubt haben und nur keine Ermahnungen hören wollen. Was willst du also? Ich möchte Ihren Gedanken gern ein wenig auf den Grund kommen. Ist es möglich, dass Sie gar nicht an das Himmelreich glauben? Lassen wir das. Das heißt also nein. Und an die Hölle? Ach! Ebenfalls nein. Glauben Sie wenigstens an das ewige Leben? Ach, ach, ach! Der Mann ist kaum zu bekehren. Aber an irgendetwas in der Welt muss man schließlich doch glauben. Woran glauben Sie? Ich glaube, dass 2 und 2 4 ist und 4 und 4 8. Schöne Glaubensartikel, das. Ihre Religion ist demnach die Arithmetik. Man muss schon sagen, es wachsen absonderliche Narrheiten in Menschenköpfen. Und je mehr man studiert, je weniger gescheit ist man zuletzt. Was mich betrifft, Herr, so habe ich, Gott sei gelobt, nicht so viel studiert wie Sie. Aber ich verstehe sehr wohl, dass unsere Welt kein Champignon ist, der ganz von alleine in einer Nacht emporgeschossen ist. Ich möchte Sie gern fragen, wer alle diese Bäume gemacht hat. Diese Felsen, diese Erde und diesen Himmel da über uns. Ob das alles von selbst entstanden ist. Sie zum Beispiel, wie Sie hier vor mir stehen, können Sie all die Teilchen sehen, aus denen die Maschine Mensch zusammengesetzt ist, ohne zu staunen, mit welcher Kunst da eines dem anderen angepasst ist. Oh, bitte unterbrechen Sie mich doch, wenn es Ihnen recht ist. Ich kann nicht disputieren, wenn man mir nicht widerspricht. Sie schweigen mit Absicht. Und lassen mich aus purer Bosheit reden. Ich warte, bis dein Vortrag zu Ende ist. Mein Vortrag will sagen, dass, Sie mögen behaupten, was Sie wollen, an dem Menschen etwas Wunderbares ist, das alle Gelehrten nicht erklären können. Ist es nicht wunderbar, dass ich, der ich hier stehe, in meinem Kopf etwas habe, das 100 verschiedene Dinge in einem Augenblick denkt und meinen Körper alles machen lässt, was es will? Ich will in die Hände klatschen, ich will die Arme ausstrecken, ich will die Augen zum Himmel erheben, zur Erde senken, die Füße bewegen, nach rechts gehen, nach links, vorwärts, rückwärts, mich umdrehen. Au, verdammt! Das hast du von deinem Vortrag, eine blutige Nase. Verflucht! Ach, ich bin schön dumm, mit Ihnen zu streiten. Glauben Sie, was Sie wollen. Mir genügt es, dass Sie verdammt sind. Über all dem Philosophieren haben wir uns, wie mir scheint, verirrt. Ruf mal den Mann da an und frag ihn nach dem Wege. Edra, holla, Mensch, Gevatter, guter Freund, auf ein Wort, wenn ich bitten darf. Zeige uns doch den Weg zur Stadt. Gehen Sie nur immer geradeaus und wenn Sie aus dem Wald heraus sind, biegen Sie rechts ab. Aber ich rate Ihnen, auf der Hut zu sein, denn seit einiger Zeit treiben sich hier Räuber herum. Ich danke dir vielmals, Freund. Dürfte ich Sie wohl um ein kleines Almosen bitten? Deine Auskünfte sind nicht ganz uneigennützig, wie ich sehe. Ich bin ein armer Mann, Herr, der sich seit 10 Jahren in diesen Wald zurückgezogen hat. Und ich werde zu Gott beten, dass er Ihnen alles Gute schenke. Bitte ihn lieber, dass er dir Kleider schenke, als dass du ihn andere Leute wegen bemühst. Du kennst meinen Herrn nicht, guter Freund. Er glaubt nur, dass 2 und 2 4 ist und 4 und 4 8. Was treibst du unter diesen Bäumen? Ich bete alle Tage zu Gott um das Wohlergehen der guten Menschen, die mir etwas geben. Solltest dir da nicht glänzend gehen? Ach, Herr, ich lebe in der denkbar größten Armut. Du spaßest. Einem Mann, der den ganzen Tag zum lieben Gott betet, muss es doch ausnehmend gut gehen. Ich versichere, Herr, dass ich oft nicht einmal ein Stückchen Brot habe, meinen Hunger zu stillen. Das ist ja höchst sonderbar. So schlecht werden dir deine Bemühungen gelohnt? Ich gebe dir sofort ein Goldstück. Wenn du Gott fluchst. Ach, Herr, wollen Sie wirklich, dass ich solch eine Sünde begehe? Du sollst nur überlegen, ob du ein Goldstück gewinnen willst oder nicht. Da. Das gebe ich dir. Wenn du fluchst. Da. Greif zu. Aber erst fluche. Herr. Sonst bekommst du es nicht. Nur immer zu fluchgetrost. Das hat nichts zu bedeuten. Da. Nimm. Greif zu, aber erst fluche. Nein, Herr, lieber will ich Hungers sterben. Da nimm's. Ich gebe es dir aus Liebe zur Menschheit. Ach, wie er da läuft. Doch was sehe ich dort? Ein Mann von 3 anderen überfallen? Der Kampf ist so ungleich. Ich kann so eine Schändlichkeit nicht dulden. Mein Herr ist geradezu versessen darauf, sich in Gefahren zu stürzen, die ihn gar nicht bedrohen. Aber wahrhaftig, die Hilfe hat sich gelohnt. Ho, ho, ho! Die 2 haben die 3 in die Flucht geschlagen. Die Flucht der Banditen hat gezeigt, welch große Hilfe mir ihr Arm war. Gestatten Sie, mein Herr, dass ich Ihnen meinen Dank ausspreche für Ihre so edle Tat und dass ich... Ich habe nichts getan, mein Herr, was Sie an meiner Stelle nicht auch getan hätten. Solche Art Abenteuer greifen in unsere Ehre. Das Vorgehen der Schurken war so gemein, dass es eine Unterstützung der Kerle bedeutet haben würde, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Wie sind Sie in Ihre Klauen geraten? Ich war durch Zufall von meinem Bruder und unserem ganzen Gefolge getrennt worden und als ich sie wieder zu erreichen suchte, stieß ich auf die Räuber, die mich umgebracht hätten, wenn sie nicht dazwischen gekommen wären. Waren Sie auf dem Wege zur Stadt? Ja, aber nicht in der Absicht, sie zu betreten. Wir, mein Bruder und ich, sind gezwungen, die Umgegend zu durchstreifen wegen einer jener peinlichen Angelegenheiten, deren wegen wir Edelleute uns und unsere Familien dem strengen Gesetz der Ehre opfern müssen. Wobei am Ende auch der glänzendste Erfolg keine Freude bereitet. Denn wenn man auch nicht um sein Leben kommt, muss man doch das Land verlassen. Eben deswegen finde ich die Lage, in der sich unser einer befindet, so trostlos. Denn all unsere Lebensweisheit und Ehrenhaftigkeit können uns nicht helfen. Wir sind durch die Gesetze der Ehre von dem liederlichen Tun anderer abhängig. Sehen unser Leben, unsere Ruhe und unseren Besitz durch die Einfälle des ersten besten Raufboldes gefährdet, der uns jederzeit eine jener Beleidigungen zufügen kann, die einen Ehrenmann zugrunde richten müssen. Wäre es unbescheiden, wenn ich Sie fragte, um was es sich bei Ihnen handelt? Die Sache ist schon so weit gediehen, dass sie sich nicht mehr geheim halten lässt. Darum, mein Herr, will ich Ihnen nicht verschweigen, dass die Beleidigung, die wir rächen wollen, unserer Schwester angetan wurde. Sie wurde verführt und aus einem Kloster geraubt. Und zwar durch einen gewissen Don Juan Tenorio, den Sohn des Don Luis Tenorio. Wir suchen ihn schon seit einigen Tagen und hoffen, ihn hier zu finden. Kennen Sie diesen Don Juan? Nur aus der Beschreibung meines Bruders. Ich habe ihn nie gesehen. Aber sein Ruf ist übel genug und sein Leben... Nichts weiter, wenn ich bitten darf. Ich bin mit ihm befreundet und es wäre unvornehm, wollte ich ruhig zuhören, wie man schlecht von ihm spricht. Ihnen zuliebe, Herr, will ich nichts von ihm sagen. Das ist das Wenigste, was ich Ihnen als meinem Lebensretter schulde, dass ich über einen Mann, den Sie kennen, schweige, wenn ich nur Schlechtes von ihm sagen könnte. Aber so groß Ihre Freundschaft auch sein mag, ich wage dennoch zu hoffen, dass Sie seine Taten nicht billigen und es nicht unangemessen finden, wenn wir uns zu rächen suchen. Im Gegenteil, ich will Ihnen behilflich sein. Ich bin ein Freund des Don Juan, aber es geht nicht an, dass er Edelleute ungestraft beleidigt und ich will gern auf ihn einwirken, dass er ihnen Genugtuung gibt. Ich enthebe Sie der Mühe, Don Juan weiter zu suchen, indem ich mich verpflichte, ihn zu veranlassen, sich Ihnen an jedem von Ihnen gewünschten Ort zu jeder beliebigen Zeit zu stellen. Es ist mir schmerzlich, Sie in diese Sache verwickelt zu sehen. Ich bin mit Don Juan so eng befreundet, dass er sich nicht schlagen könnte, wenn ich mich nicht auch schlage. Im Übrigen aber stehe ich für ihn ein wie für mich selbst. Und Sie brauchen mir nur zu sagen, wann er sich Ihnen stellen soll. Wie grausam ist mein Schicksal. Musste es ein Freund Don Juans sein, der mir das Leben rettet? Gebt den Pferden zu trinken und führt sie hinter uns her. Hilf Himmel, was sehe ich? Mein Bruder in Gesellschaft unseres Todfeindes. Unseres Todfeindes? Ja, ich bin Don Juan selbst. Und Ihre zahlenmäßige Überlegenheit kann mich nicht veranlassen, meinen Namen zu verleugnen. Verräter, du musst sterben! Halt, Bruder! Ich verdanke ihm mein Leben. Ohne seine Hilfe wäre ich von Räubern, die mich überfielen, ermordet worden. Soll deshalb unsere Rache ungestillt bleiben? Dienste, die eines Feindes Hand uns erweist, haben keinen Wert. Die Ehre ist unendlich viel kostbarer als das Leben. Und wir sind nichts, wenn wir unser Leben einem Manne verdanken, der uns der Ehre beraubt hat. Lieber Bruder, ich weiß wohl, dass ein Edelmann hier zu unterscheiden hat. Der Dank für den geleisteten Dienst hat den Groll über die uns angetane Kränkung keineswegs erstickt. Aber du musst es dulden, wenn ich ihm hier gewähre, worum er mich gebeten hat, wenn ich mich sofort erkenntlich zeige für die Rettung meines Lebens und unsere Rache hinausschieben. Nein, nein, die Rache hinausschieben heißt sie ganz in Frage stellen. Und wenn du dich weigerst, deine Hand dieser Tat zu leihen, so bleibt dir nichts übrig, als mir allein den Ruhm eines solchen Opfers zu überlassen. Ich bitte dich, Bruder. Deine Reden sind überflüssig, er muss sterben. Halt ein, Bruder! Ich schwöre beim Himmel. Ich schütze ihn mit diesem meinem Leben, das er gerettet hat. Und willst du ihn treffen, so musst du zuerst mich durchbohren. Wie, du trittst gegen mich für unseren Feind ein? Bruder, seien wir maßvoll in unserem wohlberechtigten Tun. Rächen wir unsere Ehre nicht mit der Wut, die aus ihr spricht. Zeigen wir bei allem Mut, auch Selbstbeherrschung, Würde, der alle Raserei fremd ist. Ich möchte nicht der Schuldner meines Gegners sein. Unsere Rache wird durch den Aufschub in den Augen der Welt nur noch gerechter erscheinen. Oh, seltsame Schwäche, entsetzliche Blindheit, so mit seiner Ehre zu spielen, im lächerlichen Wahn einer eingebildeten Pflicht. Don Juan, Ich will Sie nicht veranlassen, hier auszusprechen, was Sie empfinden. Sie wissen selbst, wie schwer Sie uns gekränkt haben. Und Sie mögen selbst darüber urteilen, wie Sie uns Genugtuung geben können. Es gibt sanftere Formen der Satisfaktion, aber auch gewaltsamere und blutigere. Doch welche Wahl Sie auch treffen mögen, Sie haben mir Ihr Wort gegeben, mir die Abrechnung mit Don Juan zu ermöglichen, und so verhelfen Sie mir dazu. Und seien Sie eingedenk, dass ich von jetzt an keinerlei Verpflichtungen mehr habe, außer denen meiner Ehre. Ich habe nichts von Ihnen verlangt und ich halte, was ich versprochen. Komm, Bruder, ein Augenblick Güte ändert nichts an der Strenge unserer Pflicht. Scannarell? Hela, wo steckst du? Scannarell! Sie wünschen... Wie, Schuft, du läufst davon, wenn man mich angreift? Verzeihen Sie, Herr, ich musste nur einmal austreten. Ich glaube, diese Arztrobe wirkt abführend. Sie tragen heißt Medizin schlucken. Hol dich, Narren der Teufel. Weißt du, wem ich das Leben gerettet habe? Ich? Nein. Es war ein Bruder der Doña Elvira. Ein? Er ist ein ehrenwerter Mann. Ich bedauere, mit ihm verfeindet zu sein. Es wäre Ihnen ein leichtes gewesen, Frieden zu schließen. Wohl möglich. Allein meine Leidenschaft für Doña Elvira ist erloschen. Mein Herz gehört allen Schönen und deren Sache ist es, es der Reihe nach an sich zu nehmen und festzuhalten, solange sie es können. Doch was für ein prunkvoller Bau erhebt sich dort hinter den Bäumen. Sie kennen ihn nicht? Nein. Das ist das Grabmal, das der Komtur, den sie totgestochen haben, sich hat errichten lassen. Ach ja, du hast recht. Ich wusste nicht, dass es sich hier befindet. Alle Welt hat mir von diesem Wunderwerk gesprochen, auch von der Statue des Komturs. Ich möchte es mir mal ansehen. Herr, gehen Sie nicht hinein. Warum nicht? Es schickt sich nicht, dass Sie zu dem Manne gehen, den Sie umgebracht haben. Im Gegenteil, es ist ein Besuch, durch den ich ihm meine Achtung erweise und den er dankbar entgegennehmen muss, wenn ein höflicher Mann ist. Komm, treten wir ein. Oh, wie ist das schön, diese schöne Statue. Der kostbare Marmor, die schönen Säulen, ach, wie schön. Was sagen Sie dazu, Herr? Dass man hier sieht, wie weit der Ehrgeiz eines Toten sich versteigen kann. Ich finde es bewundernswert, dass ein Mann, der sich bei Lebzeiten mit einer recht bescheidenen Wohnung begnügte, eine so großartige beansprucht, wo er nichts mehr von ihr haben kann. Das also wäre der Komtur. Donnerwetter. Nicht übel. In römischer Kaisertracht. Wirklich, Herr, es ist schön gemacht. Er sieht aus wie lebend, als wolle er gleich sprechen. Er wirft mir Blicke zu, die mir Angst machen würden, wäre ich allein hier. Ich glaube nicht, dass es ihm Freude macht, uns hier zu sehen. Da hätte er Unrecht. Und es hieße die Ehre, die ich ihm erweisen will, übel lohnen. Frag ihn, ob er heute mit mir zu Abend speisen will. Oh, ich glaube, dass er das nicht mehr nötig hat. Lade ihn ein, sage ich dir. Spaßen Sie? Es wäre Wahnsinn, mit einem Steinbild reden zu wollen. Tu, was ich dir befehle. So eine Tollheit. Herr Komtur? Ich lache über meine Dummheit, aber es ist ja mein Herr, der mich sie machen heißt. Herr Komtur, mein Gebieter Don Juan lässt Sie fragen, ob Sie ihm die Ehre erweisen wollen, heute Abend mit ihm zu speisen? Jesus Maria! Was gibt's? Da. Was hast du? Sprich doch, willst du reden? Die Statue. Na, die Statue, was willst du sagen? Ich sage das, die Statue. Nun ja, die Statue, ich steck dich tot, wenn du nicht redest. Die Statue hat mir ein Zeichen gegeben. Die Pest über dich, Narren. Die Statue hat mit dem Kopf genickt. Es ist die reine Wahrheit. Reden Sie doch selbst mit ihr, um sich zu überzeugen. Komm her, Schurke, komm her. Ich will dir die Feigheit austreiben. Pass auf. Will der Herr Komtur heute Abend bei mir speisen? Jesus Maria. Nun, Herr. Gehen wir ins Schloss. Das sind die starken Freigeister, die an nichts glauben. Thank you. Lass die Tafel decken, rasch. Ach, Herr. Reden wir nicht mehr davon. Es hat nichts zu bedeuten. Es kann ein Spiel des Lichts gewesen sein. Oder ein plötzlicher Schwindelanfall hat unsere Sinne betört. Herr, bemühen Sie sich doch nicht zu leugnen, was wir beide klar und deutlich gesehen haben. Nichts ist so wahrhaftig wie dieses Kopfnicken. Ich zweifle nicht daran, dass der Himmel empört über Ihren Lebenswandel dieses Wunder geschehen ließ, um Sie zu warnen, Sie abzuhalten. Hör zu, wenn du mich noch weiter mit deinen dummen Moralpredigten belästigst, wenn du mir noch ein Wort über diese Sache sagst, rufe ich meine Leute, verlange einen Ochsenziemer, lasse dich von 3 oder 4 Mann festhalten und dir 1000 Hiebe verabfolgen. Hast du verstanden? Sehr gut verstanden, Herr. Sie drücken sich sehr klar aus. Marsch! Bring mir so schnell wie möglich mein Abendessen. Einen Stuhl, Junge! Gnädiger Herr, da ist der Kaufmann Herr Dimanche. Er möchte Sie sprechen. Prächtig, das hat uns noch gefehlt, der Besuch eines Gläubigers. Warum hat man ihm nicht gesagt, der Herr sei nicht zu Hause? Seit einer Stunde sage ich es ihm immer wieder. Er will mir aber nicht glauben, sitzt da draußen und wartet. Mag er doch warten, solange es ihm gefällt. Nein, im Gegenteil, lasst ihn eintreten. Sich vor den Gläubigern verstecken ist eine ganz schlechte Politik. Ich weiß das Geheimnis, wie man sie befriedigt heimschickt, ohne auch nur einen Pfennig bezahlt zu haben. Ah, Herr Dimanche, treten Sie näher, ich bin entzückt, Sie zu sehen. Und ich bin ganz böse auf meine Leute, die Sie nicht schon früher einließen. Wohl hatte ich gesagt, dass ich niemanden empfangen könne, aber dieser Befehl bezieht sich natürlich nicht auf Sie. Bei Ihnen versteht es sich von selbst, dass Sie meine Tür stets offen finden. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Herr. Heda, fix einen Sessel für Herrn Dimanche. Ich brauche das wirklich nicht, Herr. Nein, ich wünsche, dass Sie mir gegenüber sitzen. Das ist gar nicht nötig. Weg mit diesem Stuhl, einen Lehnsessel für Herrn Dimanche. Sie spotten, Herr. Nein, ich weiß, was ich Ihnen schuldig bin und ich will nicht, dass zwischen uns ein Unterschied gemacht wird. Bester Herr. Bitte setzen Sie sich. Das ist ganz überflüssig. Ich habe Ihnen ja nur ein Wort zu sagen. Ich kam... So nehmen Sie doch endlich Platz. Nicht doch, Herr. Ich will nur. Ich komme, um... Ich mag nichts hören, solange Sie nicht sitzen. So will ich Ihnen Ihren Willen tun. Ich... Herr Dimanche, es geht Ihnen gut? Danke sehr. Ich bin gekommen... Sie verfügen über eine beneidenswerte Gesundheit. Frische Lippen, blühende Gesichtsfarbe, strahlende Augen. Ich hätte gern... Wie geht es Madame Dimanche, Ihrer Frau Gemahlin? Sehr gut, mein Herr. Gott sei Dank. Sie ist eine brave Frau. Sie empfiehlt sich Ihnen bestens, Herr. Ich kam... Und Ihr Töchterchen Claudine, wie geht es der? Ganz ausgezeichnet. Ein reizendes kleines Mädchen. Ich habe sie herzlich lieb. Viel zu viel Ehre für Sie, Herr. Ich wollte Ihnen... Und der kleine Colin? Ha? Macht er noch immer so viel Lärm mit seiner Trommel? Immer noch, Herr. Und der Hündchen Brisquet? Fährt das noch allen Leuten, die zu Ihnen kommen, an die Waben? Mehr denn je, Herr. Wir werden gar nicht mit ihm fertig. Wundern Sie sich nicht, dass ich Sie so nach Ihrer Familie ausfrage. Ich nehme lebhaftesten Anteil an Ihnen. Alle. Wir sind Ihnen unendlich verbunden, Herr. Ich wollte aber... Ihre Hand, Herr Dimanche. Sie sind doch mein Freund. Ich stehe immer zu Ihren Diensten. Bei Gott, ich bin von ganzem Herzen der Ihre. Sie erweisen mir zu viel Ehre. Ich täte alles für Sie. Sie sind viel zu gütig zu mir, Herr. Und das ganz uneigennützig, glauben Sie mir. Ich habe diese Güte wahrhaftig nicht verdient. Aber, Herr... Kurz und gut, Herr Dimanche, ganz ungeniert. Wollen Sie mit mir zu Abend speisen? Nein, Herr, ich muss gleich wieder nach Hause. Ich... Peter, schnell eine Fackel, Herrn Dimanche, zu geleiten. Und 4 oder 5 von meinen Leuten sollen sich zu seinem Schutz bewaffnen. Das ist gar nicht nötig, Herr. Ich kann sehr gut auch allein gehen, aber... Was soll das? Ich wünsche, dass man Sie begleitet. Ich nehme Anteil an Ihrer Person. Ich bin Ihr Diener, mehr noch Ihr Schuldner. Ach, Herr, ja. Ich mache daraus kein Hehl, ich gestehe es vor der ganzen Welt. Wenn... Soll ich Sie hinaus begleiten? Ach, Herr, Sie spotten. Dürfte ich... Umarmen Sie mich. Ich bitte Sie nochmals, überzeugt zu sein, dass ich ganz der Ihre bin und dass es nichts auf der Welt gibt, was ich nicht für Sie täte. Ihr Herr Vater, gnädiger Herr. Ach, ausgezeichnet. Dieser Besuch fehlte mir noch, um mich toll zu machen. Ich sehe wohl, mein Sohn, dass ich dir ungelegen komme und du mich gerne los wärst. Im Grunde genommen sind wir beide einander nur im Wege. Und wenn du es satt hast, mich zu sehen, so bin ich dein Luderleben auch satt. Ach, wie wenig wissen wir, was wir tun, wenn wir dem Himmel nicht die Sorge um das, was uns Not tut, anheimstellen. Wie bestürmen wir ihn mit unseren blinden Wünschen und unbedachten Bitten. Ich hatte mir sehnlichst einen Sohn gewünscht. Und dieser Sohn ist der Kummer und die Strafe meines Lebens, dessen Trost und Freude er sein sollte. Mit was für Augen, meinst du, soll ich diese unwürdigen Taten betrachten, diese ununterbrochene Folge gemeiner Verbrechen, die mich immer wieder zwingen, an die Gnade des Fürsten zu appellieren, die meine Verdienste um ihn und das Vertrauen meiner Freunde zunichte gemacht haben. Oh, wie kann ein Mensch so niederträchtig sein? Glaubst du, Wappen und Name genügten schon zu unserem Ruhme? Nein, die Abstammung bedeutet nichts, wenn die Tugend fehlt. Begreife doch endlich, dass ein Edelmann, der ein schlechtes Leben führt, ein widernatürliches Ungeheuer ist. Und dass ich den Sohn eines Lastträgers, der ein Ehrenmann ist, höher schätze als den Sohn eines Monarchen, der ein Leben führt wie du. Herr Vater, wenn Sie sich gesetzt hätten, hätten Sie viel besser reden können. Nein, Schandbube, ich will mich nicht setzen, will auch nicht mehr reden, denn ich sehe, dass alle meine Worte dein Herz nicht rühren. Doch wisse, unwürdiger Sohn, dass die väterliche Liebe durch deine Taten endgültig erschöpft ist, dass ich, eher als du denkst, deinem Treiben Schranken setzen werde, dem Zorn des Himmels vorgreifen und die Schmach, dich geboren zu haben, von mir abwaschen werde. Sterben Sie nur so bald wie möglich. Das ist das Beste, was Sie tun können. Jeder muss seine Zeit haben. Und es empört mich, wenn ich Väter sehe, die ebenso lange leben wollen wie ihre Söhne. Ach, Herr, Sie haben Unrecht. Ich Unrecht? Ja, Herr. Ich Unrecht? Ja, Herr, es war Unrecht, sein Gerede ruhig anzuhören. Sie hätten ihn hinauswerfen sollen. Hat man je so eine Frechheit gesehen? Ein Vater kommt und macht seinem Sohn Vorhaltungen, sagt ihm, er solle sich bessern, solle seiner Herkunft eingedenk sein und das Leben eines Edelmannes führen und 100 andere Dummheiten von derselben Sorte. Kann das ein Mann wie Sie dulden, ein Mann, der weiß, wie man richtig zu leben hat? Ich bewundere Ihre Geduld, wäre ich an Ihrer Stelle gewesen. Ich hätte ihn gleich in Trab gebracht. Oh, oh, oh, verfluchter Diensteifer, wohin treibst du mich? Bekomme ich nun endlich mein Abendessen? Gnädiger Herr, eine verschleierte Dame wünscht Sie zu sprechen. Wer mag das sein? Das werden wir gleich sehen. Wundern Sie sich nicht, Don Juan, mich zu dieser Stunde und in diesem Gewand zu sehen. Doña Elvira? Vor Ihnen steht nicht mehr jene Elvira, die Ihnen fluchte und deren erregtes Gemüt nur Drohungen ausstieß und Rache atmete. Der Himmel hat die unwürdige Leidenschaft, die mich zu Ihnen trieb, erstickt in mir. All jenes wilde Verlangen einer verbrecherischen Neigung, all die schandbaren Triebe einer irdischen, gemeinen Liebe. Geblieben ist in meinem Herzen nur eine von allem Sinnlichen gereinigte Flamme, eine reine himmlische Zärtlichkeit, eine Liebe, die von allem Eigennutz frei und nur auf ihr Wohl bedacht ist. Generell, mir scheint, du weinst. Verzeihen Sie? Es ist diese vollkommene, reine Liebe, die mich um Ihres Heils willen hierher führt, um Ihnen eine Warnung des Himmels zu überbringen, Sie wegzureißen von dem Abgrund, in den Sie stürzen wollen. Ja, Don Juan, ich weiß Bescheid über alle Sünden Ihres Lebens. Und derselbe Himmel, der mein Herz gerührt hat und mich meinen Irrtum hat erkennen lassen, gab mir auch den Gedanken ein, Sie aufzusuchen und Ihnen in seinem Namen zu sagen, dass Ihre Schandtaten seine Barmherzigkeit erschöpft haben, dass sein furchtbarer Zorn auf Sie niedergehen will, dass es aber in Ihrer Hand liegt, durch sofortige Reue ihn abzuwenden und dass Sie vielleicht nur noch einen Tag haben, wenn Sie nicht dem entsetzlichsten Strafgericht verfallen wollen. Ich bin durch nichts mehr an Sie gebunden. Ich wünsche mir nur noch so lange zu leben, dass ich meine Verirrung sühnen kann und durch strengste Buße Vergebung erhalte für die Verblendung, in die mich eine verdammenswerte Leidenschaft gerissen hat. Aber als Büßende und Entsagende empfinde ich einen tiefen Schmerz darüber, dass ein Mann, den ich zärtlich geliebt habe, zum schauerlichen Beispiel der himmlischen Gerechtigkeit werden soll. Ich flehe Sie an, Don Juan. Gewähren Sie mir als letzte Gunst diesen süßen Trost, den furchtbaren Schlag, der Ihnen droht, von Ihrem Haupte abgewendet zu sehen. Weisen Sie Ihr Heil nicht zurück, um das ich Sie mit Tränen bitte. Und wenn Ihr Heil Ihnen gleichgültig ist, so lassen Sie sich wenigstens von meinem Flehen rühren und ersparen Sie mir den Schmerz, Sie zu ewigen Qualen verdammt zu sehen. Arme Frau. Ich liebte Sie mit größter Hingabe. Nichts auf der Welt war mir so teuer wie Sie. Ich vergaß um Ihretwillen meine Pflicht. Ich tat alles für Sie. Und der einzige Dank, den ich von Ihnen erbitte, ist, dass Sie Ihr Leben bessern und Ihren Untergang verhüten. Retten Sie sich. Ich flehe Sie an, aus Liebe zu sich selbst oder aus Liebe zu mir. Noch einmal, Don Juan, mit Tränen bitte ich Sie darum. Und wenn Ihnen die Tränen einer Frau, die Sie geliebt hat, nicht genügen, so beschwöre ich Sie bei allem, was Sie noch zu rühren vermag. Tigerherz! Ich gehe, nachdem ich Ihnen dies gesagt. Es war alles, was ich noch auf dem Herzen hatte. Madonna, es ist spät. Bleiben Sie hier. Wir bringen Sie hier aufs Beste unter. Nein, Don Juan. Halten Sie mich nicht länger zurück. Madonna, es wäre mir eine große Freude, wenn Sie blieben. Ich versichere Sie. Nein, sage ich. Verlieren wir keine Zeit mit unnützen Reden. Lassen Sie mich eiligst gehen. Machen Sie keine Anstalten, mich zu begleiten. Denken Sie nur daran, aus meiner Warnung Nutzen zu ziehen. La Violette, Leuchte der Dame. Sganarelle, kannst du dir denken, dass sich in mir noch etwas für sie regte? Dass diese neue Verrücktheit mir ein gewisses Vergnügen bereitete? Und dass ihre nachlässige Kleidung, ihre schmachtende Miene und ihre Tränen in mir einige geringe Reste der erloschenen Flamme neu entfacht haben? Mit anderen Worten, ihre Warnung hat gar keinen Eindruck auf sie gemacht? Jetzt schnell das Abendessen. Sofort. Sganarelle, man wird doch wohl daran denken müssen, wie man sich bessert. Oh ja! Wahrhaftig, man muss sich bessern. Noch 20 oder 30 Jahre so gelebt und dann wird es Zeit, an sich zu denken. Ja. Was sagst du? Nichts. Die Tafel ist bereit. Leg vor und gieß mir den Wein ein. Wer klopft denn da so heftig? Man soll niemand einlassen. Lassen Sie mich nur machen, ich schaue selbst nach. Jesus Maria! Was ist denn los? Es ist der genickt hat. Der Komtur! Lass ihn ein. Wir wollen zeigen, dass uns nichts erschüttern kann. Einen Stuhl und ein Besteck. Gib uns zu trinken. Auf das Wohl des Komtours. Es ist genug, Don Juan. Ich lade dich ein, morgen Abend mit mir zu speisen. Hast du den Mut dazu? Ja, ich komme. Mit Sganarelle. Fackeln, dem Komtur zu leuchten. Man braucht kein Licht, wenn man vom Himmel geleitet wird. Ist es möglich, dass der gütige Himmel meine Bitten erhört hätte? Ist es wirklich wahr, was du mir sagst? Machst du mir nicht falsche Hoffnungen? Und kann ich der überraschenden Neuigkeit einer solchen Bekehrung einigen Glauben schenken? Ja, ich habe mich von all meinen Irrtümern losgesagt. Seit gestern Abend bin ich ein anderer geworden. Der Himmel hat mit einem Mal eine Wandlung in mir bewirkt, die alle Welt in Erstaunen setzen wird. Er hat mein Herz erschüttert und meine Augen geöffnet. Und mit Schrecken sehe ich die Verblendung, in der ich gelebt habe, und die Schändlichkeit des Wandels, den ich geführt. Oh, mein Sohn. Ja, ich überblicke in Gedanken all meine Verbrechen, und ich wundere mich, dass der Himmel sie so lange dulden konnte. Ich beuge mich vor seiner Gnade, die meine Sünden bisher zu strafen unterließ. Und ich hoffe daraus, wie es meine Pflicht ist, Nutzen zu ziehen. Mein Sohn! Ich bitte Sie, lieber Vater, mich in diesem Vorhaben zu unterstützen und mir behilflich zu sein, eine Person zu finden, die mir Führerin sein könnte, an deren Hand ich sich auf dem Wege wandeln könnte, den ich nunmehr beschreiten will. Ach, mein Sohn! Wie leicht erwacht wieder die Zärtlichkeit eines Vaters und wie schnell sind die Kränkungen, die ein Sohn ihm zugefügt, vergessen bei dem geringsten Wort der Reue. Ich bin ganz außer mir. Alle meine Gebete sind erhört und ich habe dem Himmel hinfort um nichts mehr zu bitten. Umarme mich, mein Sohn. Verharre, ich flehe dich an in dieser edlen Gesinnung. Ich eile dem Himmel zu danken für die frommen Entschlüsse, die er dir eingegeben hat. Ach, Herr, wie freue ich mich, sie bekehrt zu sehen. So lange schon habe ich darauf gewartet. Und nun, dem Himmel sei Dank, sind alle meine Wünsche erfüllt. Dummkopf, nimmst du für bare Münze, was ich gesagt habe? Glaubst du, mein Mund hätte nach meinem Herzen geredet? Oh, was für ein Mensch. Was für ein Mensch! Was für ein Mensch! Nein, nein. Ich habe mich gar nicht geändert. Meine Gesinnung ist immer noch die alte. So hat das Wunder des wandelnden und redenden Standbildes Sie gar nicht erschüttert? Es ist wohl etwas daran, das ich nicht verstehe. Aber was es auch sein mag, es kann weder meinen Geist verwirren noch meine Seele erschüttern. Und wenn ich vorhin sagte, ich wollte mich bessern, so war das nur ein schlauer Kniff, eine unvermeidliche Grimasse, um meinen Vater zu gewinnen, den ich noch brauche. Und vor den Leuten Deckung zu haben gegen 100 peinliche Händel, die mir drohen könnten. Ich will dir gern ein Bekenntnis ablegen, Scannarell. Es wäre mir lieb, wenn jemand über meine tiefsten Gedanken und die wahren Beweggründe meines Tuns Bescheid wüsste. Wie? Sie glauben an nichts und wollen doch als wohlgesinnter Mann gelten. Warum nicht? Das ist doch heute keine Schande mehr. Heuchelei ist ein Modelaster. Und alle Modelaster gelten für Tugenden. Alle anderen Laster werden bekrittelt. Nur die Heuchelei ist privilegiert. Mit ihr stopft man der ganzen Welt das Maul. Was meinst du, wie viele Leute ich kenne, die durch Heuchelei die Verfehlungen ihrer Jugend vergessen machten, sich aus dem Mantel der Religion einen Schild verfertigten und unter diesem ehrfurchtheischenden Gewand die Genehmigung erhielten, die gemeinsten Menschen auf Gottes Erdboden zu sein. Man kann genau Bescheid wissen über ihre Ränke und sie ganz und gar durchschauen. Sie stehen trotzdem in hohem Ansehen bei den Leuten. Unter diesen sicheren Schutz will ich mich jetzt stellen und meine Geschäfte in Ordnung bringen. Ich werde meine süßen Gewohnheiten nicht aufgeben, aber ich will ihnen im Geheimen frönen. Und ich will mich ohne Lärm vergnügen. Wenn ich entdeckt werden sollte, werde ich, ohne mich sonderlich anzustrengen, meine Interessen mit denen der ganzen Gesellschaft zu verquicken wissen und werde dann von ihr gegen alle verteidigt werden. Das ist die beste Methode, ungestraft alles zu tun, was man will. Ich werde mich zum Rächer des Himmels aufspielen und unter diesem bequemen Vorwand meine Feinde zu treffen wissen. Himmel, was höre ich? Es fehlte nur noch die Heuchelei, ihr Bild zu vollenden. Und jetzt sind wir auf dem Gipfel der Schändlichkeit angelangt. Herr, diese letzte Offenbarung geht mir so nah, dass ich reden muss. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich muss meinem Herzen Luft machen und als treuer Diener sage ich Ihnen, was auszusprechen meine Pflicht ist. Denken Sie daran, Herr. Gute Lehren sind mehr wert als schöne Worte. Wer keine Gebote kennt, ist wie ein wildes Tier. Sie sind allen Teufeln verfallen, wenn sie sich nicht bekehren. Umso schlimmer für sie. Zum Teufel mit dir selber. Gut, dass ich Sie treffe, Don Juan. Ah, Don Carlos. So früh schon zu mir? Sie wissen, wie nah mir unsere Angelegenheit geht. Ich gestehe ehrlich, dass mir eine friedliche Lösung sehr willkommen wäre. Und ich bin bereit, alles zu tun, was Sie veranlassen könnte, diesen friedlichen Weg zu gehen und meine Schwester vor aller Welt als Ihre Gattin anzuerkennen. Ich würde Ihnen von Herzen gern die gewünschte Satisfaktion geben. Jedoch der Himmel selbst widersetzt sich dem. Er hat mir den Entschluss eingegeben, mein Leben zu ändern. Und ich habe zurzeit nur den einen Gedanken, alle Lockungen dieser Welt für immer zu fliehen, ganz und gar aller Eitelkeit zu entsagen und durch einen strengen Lebenswandel alle sündhaften Verirrungen zu büßen, in die mich das Feuer einer blinden Jugend gerissen hat. Diese Absicht, Don Juan, berührt das von mir Gesagte in keiner Weise. Die lobenswerten Absichten, die der Himmel Ihnen eingegeben hat, lassen sich in einer guten Ehe sehr wohl verwirklichen. Ganz und gar nicht. Ihre Schwester selbst hat mir das erklärt. Sie ist entschlossen, sich aus der Welt zurückzuziehen. Wir waren beide zugleich zu diesem Ergebnis gekommen. Der Verzicht Doña Elviras kann uns nicht genügen. Er kann veranlasst sein durch die Verachtung, die Sie ihr und unserer Familie entgegenbringen. Unsere Ehre verlangt, dass Sie Ihre Gattin bleibt. Ich versichere, dass dies unmöglich ist. Von mir aus war ich schon dazu bereit und bat sogar noch heute den Himmel um seinen Segen. Aber als ich betete, vernahm ich eine Stimme, die mir sagte, ich dürfte nicht an ihre Schwester denken. In Gemeinschaft mit ihr würde ich nie mein Heil erringen. Glauben Sie, uns mit diesen Ausreden verblüffen zu können, Don Juan? Ich gehorche der Stimme des Himmels. Wollen Sie wirklich, dass ich mich mit einer solchen Erklärung zufrieden gebe? Der Himmel will es so. Sie entführen meine Schwester aus dem Kloster, um sie dann zu verlassen? Der Himmel gebietet es mir. Und unsere Familie soll diese Schmach dulden? Setzen Sie sich mit dem Himmel auseinander. Immer wieder der Himmel. Der Himmel segnet meinen Entschluss. Genug, Don Juan. Ich habe Sie verstanden. Hier will ich Ihnen nicht entgegentreten. Der Ort ist dazu nicht geeignet. Aber in kürzester Zeit werde ich Sie zu finden wissen. Tun Sie, was Sie wollen. Sie wissen, dass es mir nicht an Mut fehlt und dass ich mit meinem Degen umzugehen weiß, wenn es darauf ankommt. Ich will mich alsbald in jene entlegene Gasse begeben, die zum großen Kloster führt, aber ich erkläre Ihnen noch einmal. Ich bin es nicht, der sich schlagen will. Der Himmel verbietet es mir, daran auch nur zu denken. Wenn Sie mich aber angreifen, werden Sie schon sehen, was dann geschieht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Herr, welcher Teufel heißt Sie so reden? Das ist ja schlimmer als alles bisherige. Und es wäre mir lieber, Sie wären noch so, wie Sie früher waren. Ich hoffte noch immer auf Ihre Rettung. Jetzt aber verzweifle ich daran und ich glaube, der Himmel, der bislang mit Ihnen Geduld hatte, wird diese letzten Gräuel nun und nimmer dulden können. Schon gut. Der Himmel ist nicht so pünktlich, wie du denkst. Und wenn alle Schwüre, die Menschen... Herr, vielleicht ist Ihnen nur noch ein Augenblick vergönnt, der himmlischen Barmherzigkeit teilhaftig zu werden. Bereuen Sie? Nein, es soll nicht heißen, dass ich imstande wäre zu bereuen, geschehe, was da will. Halt, Don Juan! Du hast mir gestern versprochen, mit mir zu speisen. Das habe ich. Wo gehen wir hin? Gib mir deine Hand. Da! Au! Don Juan! Das Verharren in der Sünde führt zu einem grauenhaften Tode. Und wer die Gnade des Himmels verschmäht, den treffen seine Blitze. O Himmel, wie wird mir? Ein unsichtbares Feuer verbrennt mich. Ich kann nicht mehr. Mein ganzer Körper, ein flammender Scheiterhaufen. Ach, und weh, mein Lohn, wo bleibt mein Lohn? Da hat nun ein jeder seine Genugtuung durch dieses Ende. Der beleidigte Himmel, die verletzten Gesetze, die geschändeten Mädchen, die entehrten Familien, die beschimpften Eltern, die verführten Ehefrauen, die betrogenen Männer, die ganze Welt ist zufriedengestellt. Ich allein bin der Unglückliche. Mein Lohn! Mein Lohn! Mein Lohn! Das Hörspiel brachte Don Juan von Jean-Baptiste Molière. Die Rollen und ihre Sprecher waren Don Juan, Will Quadflieg, Don Luis, sein Vater, Kurt Stieler, Doña Elvira, seine verlassene Geliebte, Maria Becker, Don Carlos, Heinz Klingenberg, Don Alonso, Helmut Janatsch, Herr Dimanche, ein Kaufmann, Kurt Sowinetz, Pierrot, ein Bauer, Hans Putz, Charlotte, Gisela Zoch, Maturin, Cornelia Oberkogler, Gussmann, Bedienter der Elvira, Wolfgang Hebenstreit, Scannarell, Ernst Ginsberg, La Violette, ein Diener Don Juans, Kurt Weinzierl, La Ramee, ein Strolch, Klaus Gemeiner, ein Bettler, Viktor Braun, der Komtur Kurt Ebbinghaus. Die Musik schrieb Peter Zwetkow. Es spielte das Südwestfunkorchester unter Leitung von Hilmar Schatz. Funkbearbeitung und Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Österreichischen Rundfunk und der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft.